Die Schütte Splatter auf dem weißen Leinen trägt keinen Namen, doch es riecht nach Blut. Aus alten, längst verwaisten Regentagen, Film ab. Jetzt sag zur Horrorshow, Beginn. Und höre selbst, wie Tropfen lautstark klopfen mit jedem Spritzer. Klatsch! Lautmalerisch. Zu einem Kunstwerk, deinem Opfer werden, in dem die Kraft der reinen Seele steckt. Du fließt und mit dir fließen lauter Worte im Zeilenabstand, der jetzt leiser wird und anfängt, todeswund abstrus zu röcheln. Bis du dich selbst in einem Wort erkennst und deine Flügel auseinanderfaltest. Du unterzeichnest dich und fliegst davon.